Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe und willkommen zur vierten Folge unserer neuen Rubrik Der rote Faden. Im roten Faden werfen wir einen regelmäßigen Blick auf das, was in der Welt da draußen passiert. Geopolitisch, imperialistisch, strategisch. Und das nicht mit irgendwem, sondern mit Jörg Kronauer. Hallo, schön, dass du wieder Hallo. Da bist. Ja, ebenso. Schön, da sein zu können. Jörg, wie geht's dir? Alles bestens, bis auf die politischen Umstände. Die sind ja wie immer noch desaströser als beim letzten Mal. Das ist die einzige Konstante im Moment, glaube ich. Ja, die Lage ist scheiße. So Anfang muss man voranstellen. Ja. Ja, auch heute wieder das große turbulente Feld der Außenpolitik. Mhm. Es hat sich in den letzten 4 Wochen mal wieder viel getan. Das alles unterzukriegen wird schwierig, aber wir versuchen es, deshalb auch keine lange Vorrede, sondern direkt, wir schießen uns ein in die Themen. Ich stelle ganz kurz vor, was wir uns für heute vorgenommen haben an Themenfeldern. Erstens werden wir heute sprechen über den Nahen Osten. Ja, wie so oft im roten Faden, Nahe Osten immer Thema. Allerdings heute verknüpfen wir das ein wenig mit den Entwicklungen auch in Italien. Ja, und dafür müssen wir auch über die Global Summit Flotilla sprechen und den Ereignissen dort. Das wird da so ein größerer Komplex am Anfang. Anschließend sprechen Jörg und ich über einen Artikel von Ulrike Eifler, in dem sie international in den Gewerkschaften dafür plädiert, die Friedens- und die soziale Frage zusammenzudenken. Da möchten wir uns kurz zu äußern. Thema 3 würden die Entwicklungen mal weit gefasst rund um Militarisierung in Deutschland und in Europa sein. Dafür müssen wir über Drohnen sprechen, wir müssen über ein Wehrdienstgesetz sprechen, wir müssen über den Ukraine-Krieg sprechen, also all das in diesem Komplex. Und zum Abschluss sprechen wir noch über die neuesten Entwicklungen im Handelskrieg zwischen USA und China, aber man könnte auch sagen zwischen USA und Rest der Welt. All das erwartet euch jetzt im Gespräch. Ich würde sagen, es ist eine komplexe Entwicklung in unserem ersten Thema, was in den Bewegungen rund um den Nahosten passiert ist in den letzten 4 Wochen. Und um das überhaupt erstmal in so ein chronologisches Gefüge zu packen, dachte ich, zunächst mal die groben Ereignisse runter zu skizzieren, denn ansonsten verliert man echt schon in diesen 4 Wochen schon den Überblick. In den letzten 4 Wochen haben wir internationale Aktivisten beobachten können und die starten mit Schiffen, um symbolisch und aber auch materiell die Blockade Blockade von Gaza zu durchbrechen. Dann werden aber diese Schiffe noch in internationalen Gewässern, das wird auch teilweise die sogenannte rote Zone bezeichnet, vor allem von den israelischen Regierung. Naja, und diese Schiffe werden innerhalb dieser internationalen Gewässer von dem Militär, von der Marine Israels aufgehalten. Die Besatzung wird festgesetzt und so weiter. Sprechen wir gleich drüber. Daraufhin folgte vornehmlich in Italien eine große Protestwelle bis hin zur Arbeitsniederlegung. Da hört die Geschichte aber in den letzten 4 Wochen noch nicht auf. Das wäre schon genug Stoff. Aber Donald Trump stellt auch noch einen Friedensplan vor. Dieser Friedensplan ist mittlerweile auch aktiv. Wir werden darüber sprechen, wie die deutsche Bundesregierung quasi ad hoc darauf reagiert und was wir jetzt in der Gegenwart besuchen, denn wir haben ja eine sogenannte Waffenruhe. Wir müssen aber auch darüber sprechen, wie die sich gegenwärtig darstellt. Ist es denn wirklich eine Waffenruhe, die man als solche bezeichnen kann? Und dann nochmal den Blick nach Italien, denn auf diese Protestwelle, die sich da entfaltet, hat die italienische herrschende politische Klasse schon einiges im Petto, um das zu beantworten. Also einen größeren Repressionsinstrumentenkoffer. Und das ist erstmal die Chronologie für diesen ersten größeren Themenkomplex. Damit wir uns da nicht verzetteln, dachte ich, Jörg, wir gehen es alles einfach mal Schritt für Schritt durch. Und die Frage an dich, was ist denn diese Global Summit Flotilla, die sich auf den Weg zur Ostküste des Mittelmeers, also der sogenannten Levante, gemacht hat? Ja, im Prinzip war es der Versuch von Aktivistinnen und Aktivisten, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Ausgehend auch davon, dass ja die Hilfsgüter bekanntermaßen eben von Israel nur völlig unzureichend, wenn überhaupt, geliefert worden sind. Also hat man gesagt, man macht das auf dem Seeweg und praktische Solidarität, nicht immer nur reden und demonstrieren, sondern wirklich auch was tun. Und die Idee war es einfach, die gibt es auch schon länger, aber also solche Versuche eben Gaza über auf dem Seeweg sozusagen Not zu versorgen, gibt es schon länger. Ja, und das wurde dann gestartet, eben mit zahlreichen Schiffen, auf denen über 400, fast 500, glaube ich, Aktivisten, Aktivistinnen eben waren, die dann Richtung Gaza geschippert sind mit ihren Schiffen und dann eben tatsächlich in internationalen Gewässern festgesetzt worden sind. Das ist laut Seerecht, also wirklich laut gängigem Seerecht, ist das Piraterie, was die israelische Marine da gemacht hat, nämlich die Schiffe da aufzugreifen und zu verschleppen. Das ist also eindeutig illegal. Man darf... Also es gibt im Seerecht, muss man dazu sagen, unterschiedliche Zonen. Es gibt eine Zone bis 12 Seemeilen vor der Küste. Da kann man sich streiten. Im Fall von Gaza kann man sich eigentlich nicht streiten, denn Gaza ist ja ein Teil Palästinas. Insofern ist das nicht israelisches Hoheitsgewässer, so die 12 Meilen vor der Küste, diese ominöse 12-Meilen-Zone. Aber gut, man kann irgendwie noch, man könnte sagen, Israel hat einen anderen Rechtsstandpunkt, dann gibt es zumindest noch eine Diskussionsbasis, aber außerhalb dieser 12-Meilen-Zone ist internationales Gewässer. Da gibt es keinerlei Möglichkeiten einzugreifen. Insofern ist das völlig illegal gewesen, da eben die Leute die Schiffe festzusetzen, die Leute zu verschleppen. Das ist ein Akt der Piraterie im großen Stil. Um sowas zu verhindern, oder sagen wir mal so, wir wissen ja alle, ne, dass die Marinen der USA und auch der europäischen Staaten im südchinesischen Meer rumschippern, um die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten. Ne? Und im Mittelmeer wird die Freiheit der Seefahrt gerade mal so in massenhafter, im Massenstil sozusagen, ja, hier ne, abgeschafft von Israel im Alleingang und der Westen schaut zu. Also wirklich ein Hammer. Ja, ne, die Leute sind ja dann bekanntermaßen eben festgesetzt worden, sind misshandelt worden, das ist dokumentiert, sind dann abgeschoben worden. Das ist der Stand der Dinge, denke ich gerade. So im Groben und Ganzen. Es gibt ein sehr interessantes Interview in der Jungen Welt von einer Aktivistin, die dabei war, auch eine Deutsche, Luna Sbo. Und sie schildert sehr detailliert, wie das Ganze vonstatten ging. Also von diesem Kapern. Also plötzlich war im Funk, dass ihre Aktion illegal sei, obwohl sie sich an internationalem Gewässer befinden. Wie du es gerade gesagt hast, und nach internationalem Recht ist daran erstmal überhaupt nichts illegal. Sie wurden dann verhaftet, also da haben dann israelisches Militär ist auf die Schiffe gegangen, bewaffnet, haben die Waffen auf sie gerichtet, sie haben die Hände erhoben. Naja, sie wurden zum Hafen Ashdod gebracht, von da aus ging es ins Gefängnis in der Negev-Wüste. Und jetzt war das interessant, weil du hast ja auch gerade gesagt, Jörg, ne, diese Misshandlungen, die jetzt in diesem Gefängnis in der Negev-Wüste dokumentiert wurden, gilt zwar für einige Länder, also einige Konsule, anderer Nationalitäten haben das dokumentiert, haben das auch öffentlich gemacht. In dem Fall jetzt von den deutschen Aktivisten war das so, es kam ein deutscher Konsul in dieses Gefängnis, in den Bereich, wo man dem begegnen konnte. Dort wurden Misshandlungen dokumentiert. Angeblich wäre das dann auch an das Auswärtige Amt weitergegeben worden, aber das Auswärtige Amt hat auf Rückfragen nur gesagt, wir wissen von nichts, uns wurden keine Misshandlungen dokumentiert. Dann ging das für die Inhaftierten, für alle, die da inhaftiert wurden, weiter nach Athen. Die wurden nach Athen abgeschoben von der israelischen Regierung. Wir könnten jetzt über alle Details sprechen, das wäre zu komplex. Aber für die Deutschen war das nochmal interessant, denn in Athen am Flughafen warteten von allen möglichen Nationalitäten, warteten dann die Vertreter der Botschaften, um die Leute nach Hause zu bringen, um zu klären, wie jetzt die Heimreise funktioniert und so weiter. Um auch festzustellen, wie es den Leuten geht. Und bei den Deutschen war das ein bisschen anders. Die wurden dann in Athen erwartet, wohl von 4 aus dem Auswärtigen Amt. Und die haben denen nur ein Merkblatt in die Hand gedrückt. Und in diesem Merkblatt stand dann, wie sie irgendwie ihre Rückfahrt organisieren könnten. Das nannte man dann Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen war das Ganze auch getitelt, ne? Es gab keine Hilfe von der BRD. Die BRD hat den Aktivisten da von der Global Sumud Flotilla überhaupt nicht geholfen. Andere Regierungen, wie gesagt, sehen das ganz anders. Zum Beispiel der Innenminister von Spanien, Fernando Grande Marlaska. Dieser Innenminister sieht das alles als Akt der rechtswidrigen Inhaftierung. Nicht nur in diesem Fall, sondern inzwischen ist die Bilanz bei, habe ich jetzt nachgelesen, 462 inhaftierten Menschen auf diesem Weg. Also eine ganz große Menge. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, was ist da eigentlich für eine Gefängnissituation? Wie sind denn die Knäste da? Nicht nur jetzt für die internationalen Aktivisten, die versuchen da diesen Hilfskorridor aufzubauen, sondern wie sieht denn auch die Knastsituation aus für Palästinenser? Und da halte ich es für erwähnenswert, dass es das Konstrukt gibt der Verwaltungshaft. Und ich habe auch schon in Europa viel Scheiße gehört, wie teilweise juristisch vorgegangen wird mit Inhaftierungen, auch in Spanien von einigen baskischen Genossen kenne ich da üble Geschichten, aber im Falle der israelischen Verwaltungshaft gegenüber Palästinensern geht es darum, dass ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren für verlängerbare Zeiträume, erstmal zwischen 3 und 6 Monaten, wie gesagt, verlängerbare Zeiträume, auf Grundlage von geheimen Beweisen es zur Haft kommt. Und diese supergeheimen Beweise, die müssen nicht zugänglich gemacht werden für die Anwälte oder für die Häftlinge. Also das ist quasi ein Blankoschein für die israelischen Behörden. Jeden Palästinenser, man muss es ja nicht beweisen, aber indem man sagt, es gibt geheime Beweise, warum hier eine Haft notwendig wäre, die Leute einfach einzuknasten. Und die Gefangenenvereinigung Adamer sagt, es wären aktuell 110.000 Palästinenser in israelischer Haft. Davon nebenbei mal 400 Minderjährige. Also das ist aktuell diese Situation um die Sumud Flotilla und auch vielleicht um die Gefängnissituation in Israel gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Und jetzt haben wir ja eben angekündigt schon, Jörg, jetzt gibt es ein Echo darauf. Also es wird darauf reagiert, vor allem in Italien. Italien reagiert auf die Geschehnisse, auf diese Inhaftierung. Wie sieht das aus, Jörg? Ja, es gab immer wieder Proteste in Italien, schon seit längerer Zeit, auch große Proteste. Es gab jetzt einen großen Generalstreik mit insgesamt wohl 2 Millionen Menschen, die daran teilgenommen haben. Wahnsinn. Also Leute, die dabei waren, sagen, es muss eine irre Stimmung gewesen sein, auch auf den Demonstrationen. Also wirklich breite Massenproteste, die sich da eben gegen die, auch gegen die eigene Regierung gewandt haben, die ja nach wie vor eben die israelische Position auch schützt. Also Italien hat ja da mit Meloni eben auch eine klare Position, die ähnlich derjenigen der Bundesregierung ist. Ja, also wirklich ich glaube, die größten Proteste bislang auf jeden Fall in Europa, wenn nicht überhaupt jetzt eben im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Geht ja auch unter anderem aus von der Basisgewerkschaft USB, wird natürlich auch mitgetragen von GGL. Es geht um Solidarität mit Gaza, aber es mischen sich auch Stück für Stück Themen ein wie soziale Verelendung, Kriegspolitik. Auch das sind Themen, die in diesen Protesten Platz finden. An der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, Ann-Sophie und ich haben vor einigen Monaten ein Interview mit Josse Nivoy aufgezeichnet, der beim Hafenarbeiterkollektiv Kalb organisiert ist. Und die Genossen und Genossinnen vom Kalb, die sind jetzt auch wieder bei den Protesten in Genua vorne mit dabei. Josse selbst war auch auf einer Flotilla und wurde festgenommen in den internationalen Gewässern. Und ich denke, das Gespräch mit Josse in der Kommunistenkneipe, das ist immer noch top aktuell, auch für den Charakter der Proteste, wenn man da die Position von Kalb sich nochmal von Josse erklären lässt. Und Josse bzw. Kalb haben halt schon seit Jahren da die Blockade von Waffenlieferungen. Das ist ihr Betätigungsfeld, ihre politische Wirkung. Und jetzt eben über die Hafenarbeit und die Blockade von Waffenlieferungen hinaus auch mit der USB, der Basisgewerkschaft, zusammen wirklich breite Demonstrationen aufzubauen und hier auch Friedensbewegung und soziale Frage miteinander zu verschränken. Wir hören ja auch zusammen. Also diese ganzen Proteste erscheinen mir gerade als Silberstreif am Horizont. Aber, die italienische Regierung und das Kabinett Meloni lassen das ja nicht unbeantwortet. Also zum Beispiel Matteo Salvini ordnet die Proteste als politischen Krieg ein, den die GGL begonnen habe, und sagt, wer streike, müsse auch mit Sanktionen rechnen. Wir kommen aber gleich, glaube ich, nochmal konkreter zu den Entwicklungen der italienischen Repression, weil das geht auch nochmal auf ein ganz neues Niveau. Jörg, wie nimmst du jetzt die Potenziale dieser italienischen Proteste wahr? Also du sagst ja schon, sie sind groß, 2 Millionen und so weiter. Denkst du, sie werden stabil bleiben? Oder denkst du, sie hatten jetzt ihren Zenit erreicht? Das ist ganz schwer zu sagen. Also erstmal denke ich, hatten sie ihren Zenit, denn das, also die 2 Millionen sind also wirklich kaum zu toppen. Und die geben auch, glaube ich, wirklich gut den breiten Unmut, also die breite Wut auch gegenüber der Regierungspolitik wieder. Aber das, also Vorhersagen sind immer schwierig und in dem Fall besonders, weil das natürlich auch ganz konkret davon abhängt, wie die politische Entwicklung weitergeht. Also wenn die Repression der italienischen Regierung zunimmt, kann ich mir gut vorstellen, dass es weiter heftige Proteste gibt. Wenn die Sachen alle in ruhigere Gewässer kommen und sich nichts tut, dann werden die Proteste abflauen, würde ich mal befürchten. Aber das hängt, denke ich, eben ganz stark von der politischen Entwicklung und auch von der Regierungspolitik in Italien ab. Aber Potenzial ist da, das hat das auf jeden Fall gezeigt. Und ich glaube nicht, dass das so ein einmal Aufflackern ist, das man jetzt vergessen kann. Das würde ich auf keinen Fall so sehen von der Einschätzung her. Es sind einfach zu viele Sachen, die sich polarisieren gerade. Du hast es ja angesprochen. Es ist ja neben Gaza auch vor allem auch die soziale Lage, die sich zuspitzt. Es ist nach wie vor so, dass in Italien eine ultrarechte Regierung am Ruder ist eben den Fratelli d'Italia und mit der Lega von Salvini. Auch das ist ja natürlich was schon auch Protestpotenzial schafft. Glücklicherweise, ne? Aber insofern mal schauen, was da noch kommt. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Eine der wahrscheinlich wichtigsten Entwicklungen in der Frage ist auch der Friedensplan 2.0 von Trump. Der liegt seit, korrigier mich, aber ich meine seit Ende September auf dem Tisch. Und es ist auch nicht mehr der Plan, den wir schon in vorherigen Folgen besprochen haben, also der Great Trust Plan, wo Tony Blair sich eingemischt hat. Tatsächlich steht Tony Blair jetzt auch wieder quasi an der Seite von Trump bei dem neuen Plan. Aber dieser neue Plan ist nicht mehr diese direkte Realisierung der Rivera des Nahen Ostens, die wir noch in anderen Folgen besprochen haben, sondern es ist jetzt ein, erst waren es 21 Punkte, jetzt ist es ein 20-Punkte-Plan. Und Jörg, was umfassen denn eigentlich dieser neue 20-Punkte-Plan? Um was geht's da? Also das Kernkonzept, es hat ja schon angefangen, die Realisierung hat schon angefangen. Kernkonzept sieht erstmal vor, dass die Geiseln freigelassen werden. Das ist jetzt eben der Fall, dass auch im Gegenzug eben palästinensische Gefangene freigelassen werden. Ja, das ist so die Ausgangsbasis und dass eben die Angriffe aufhören, dass das israelische Militär sich ein Stück weit zurückzieht und die Perspektive ist, um das mal so grob zusammenzufassen, die Perspektive ist, dass das israelische Militär sich weiter zurückzieht, aber nach wie vor eben am Rand des Gazastreifens so einen Streifen besetzt halten kann. Das heißt also, faktisch wird der Gazastreifen noch weiter verkleinert. Dann sieht das vor, und da wird es nun schon ganz ja, unklar, ob das überhaupt realistisch ist, dann ist vorgesehen eine Entwaffnung der Hamas. Wie auch immer die geschehen soll. Also meiner Ansicht nach ist das schon der erste große Bruchpunkt und man kann spekulieren, ob die israelische Seite diesen Bruchpunkt nicht bewusst da schon anpeilt, auch wenn man sich anschaut, wie die jetzt schon den Waffenstillstand eben teilweise brechen. Ja, und gut, selbst wenn das klappen würde, dann wäre die Perspektive halt internationale Truppen in den Gazastreifen zu schicken. Das wären vorzugsweise arabische, eventuell auch türkische Truppen, die dann halt den Waffenstillstand stabilisieren sollen. Auf der anderen Seite, und das muss man, glaube ich, auch dazu sehen, natürlich eine gewisse Versicherung auch für die palästinensische Bevölkerung wären. Denn es ist natürlich ein großer Unterschied, ob Israel in den Gazastreifen reinschießt, ohne dass da jemand anderes außer Palästinensern ist, oder ob Israel damit, sagen wir mal, türkische Truppen abschießt. Ne? Also das ist schon gut. Aber gesetzt den Fall, es kommt überhaupt so weit, dann wäre das Konzept, dass die da halt die Einhaltung des Waffenstillstands kontrollieren sozusagen und dann soll ja, zur Verwaltung, und dann wird es nun sehr ominös und dünn und auch politisch wirklich fatal, dann soll eine so eine Art palästinensische Expertenregierung eingesetzt werden, das heißt eine ohne jegliche demokratische Legitimation, Und das Ganze soll kontrolliert werden und dann wird es dann nun wirklich haarsträubend von einem sogenannten Friedensrat, ne, wie bei Orwell, wo Frieden draufsteht, ist Krieg drin, mehr oder weniger. Dieser Friedensrat, der soll geleitet werden von dem Friedensfürst Donald Trump, ne, der ja nun bittererweise knapp den Friedensnobelpreis hat, wie wir alle so bedauerlich darüber. Ne? Gut, also der wird der Chef und in diesem sogenannten Friedensrat soll auch Tony Blair drin sitzen. Das ist nun wirklich noch mindestens genauso haarsträubend, denn Tony Blair ist hier, ne, hier in Westeuropa vergisst man ja alles, ne, weil es hat ja, die Bomben haben ja nie die eigenen Leute getroffen, aber im mittleren und nahen Mittleren Osten weiß man ganz genau, was Tony Blair gemacht hat 2003, nämlich den Gaza-Krieg, den Irak-Krieg mitzuführen, ne, unter einer gelogenen Begründung mit allem drum und dran, aber das ist natürlich die dauerhafte Zerstörung des Irak, die bis heute eine fatalste Folgen für das Land hat. Das geht auf seine Kappe auch, neben George Bush, halt dem Jüngeren von den beiden Bushs. Ja, das ist das Konzept. Und wenn das so zustande kommt, wäre es praktisch eine neue Form von Kolonialherrschaft. Eben Trump und Blair kontrollieren dann stellvertretend für den Westen, sozusagen für die alten Kolonialmächte als neue Kolonialherren, dieses Expertengremium, das dann da eben ja irgendwie auf Sachebene sozusagen die Verwaltung organisiert. Wenn das so zustande kommt, und ich denke, da gibt es viele, viele Bruchlinien und es gibt auch viele Leute, die dran zweifeln, dass dieser Plan so aufgehen kann. Also Netanyahu selbst ist ja skeptisch. Das dürfte eine Rolle spielen. Bevor wir jetzt über die Umsetzung von dem Friedensplan dann schon sprechen, war der 13. Oktober für Donald Trump ein wichtiger, ich sag mal, Doppelauftritt. Denn an dem Tag war er zunächst in der Knesset und später in Ägypten, in Sharm el-Sheikh. Dort waren 20 Staats- und Regierungschefs geladen bei so einer Friedenskonferenz. Da sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal zu dem Part, wo er in der Knesset war. Er hat eine Rede gehalten und US-Präsident Trump hat Israels Präsident Herzog appelliert. Mensch, das mit dem Netanyahu und diesen Korruptionsvorwürfen, das ist ja eine sehr ärgerliche Sache. Herr Präsident Herzog, begnadigen Sie den doch mal bitte vor Gericht. Das können wir doch langsam echt mal drüber stehen. Außerdem wirbt er in der Knesset auch noch mal für die Ausweitung der sogenannten Abraham-Abkommen oder der Abraham Accords. Da wäre vielleicht erstmal zu klären, Jörg, was ist das denn eigentlich? Was sind denn das Abraham-Abkommen? Das sind einzelne Vereinbarungen zwischen arabischen Staaten und Israel, in denen die arabischen Staaten Israel anerkennen und diplomatische Beziehungen aufnehmen. Das haben gemacht in Trumps erster Amtszeit Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate und Sudan und Bahrain. Das, was dahinter steht, sozusagen, ist das Konzept praktisch aus US-Sicht, eben die Lage im Nahen und Mittleren Osten tatsächlich, ich denke, das meinen die ernst, zu stabilisieren, aber stabilisieren in ihrem Sinn, nämlich in dem Sinn, dass praktisch Israel da als tatsächlich eine zentrale Macht im Mittleren Osten mit guten Beziehungen zu den großen arabischen Staaten etabliert wird und darüber dann eben auch die Region sozusagen kontrolliert werden kann. So würde ich die US-Absicht dabei bei diesen Abraham Accords interpretieren. Und der Kernbaustein bei dem Ganzen ist natürlich ein Abkommen mit Saudi-Arabien. Und mit dem steht oder fällt das Konzept letztlich insgesamt, denn an Saudi-Arabien kommt man nicht vorbei, auf keiner Seite. Ne? Also keine Seite kann ohne Saudi-Arabien sozusagen. Das ist natürlich auch ein Konzept gewesen, was immer gegen Iran gerichtet war, von US-Seite. Ja, das ist dieses alte Konzept mit den Abraham Accords. Und Trump hofft halt, das weiter realisieren zu können. Es steht auch dahinter, dass Trump die reichen Staaten des Mittleren Ostens, also Saudi-Arabien, die Emirate, eventuell auch Katar, die tatsächlich als wichtigen Kooperationspartner für die US-Wirtschaft ansieht, als Finanzier für die KI-Industrie auch in den USA. Das heißt, und man muss es dazu sagen, auch ganz privat macht sein Clan, also man muss inzwischen von dem Trump-Clan sprechen, sein Clan macht da wirklich Milliardengeschäfte in dieser Region mit irgendwelchen Trump-Hochhäusern und Hotels und Golfanlagen, was auch immer. Ne? Ja, das ist so das Großkonzept praktisch. Genau, er protegiert ja auch wirklich seinen Schwiegersohn Jared Kushner, der da eine große Rolle spielt. Ich denke, der Name wird uns in Zukunft immer häufiger begegnen. Und wie gesagt, nach dem Auftritt in der Knesset ist Trump dann weiter nach Ägypten, nach Sharm el-Sheikh. Mhm. Und Jörg, was kam jetzt bei diesem sogenannten Friedenskonferenz bezüglich des 20-Punkte-Plans denn raus? Und wie ist dazu dann die Position der israelischen Regierung gewesen? Ich denke erstmal, das Hauptkonzept ist, dass versucht worden ist, so in dieser Richtung weiterzuarbeiten, dass auch angedacht worden ist, eben über den erstmal Hilfsleistungen für Gaza auch, dass ein potenzieller Wiederaufbau in den Blick genommen worden ist. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist zu schauen, welche Länder bringen sich da in die Debatte und wollen da eben Einfluss nehmen auf Dauer. Und da kann man eben feststellen, dass natürlich die arabischen Staaten dabei sind, dass Iran nicht dabei gewesen ist. Es ist ja genau dieses Konzept eben. Man kann sehen, dass Frankreich eine Rolle spielen will in diesem Konzept. Das heißt, man kann sehen, dass die europäischen Staaten mit rein wollen in die Region, in der sie früher Kolonialmächte waren, Frankreich, Großbritannien vor allem. Man kann sehr gut sehen, dass Deutschland mit rein will. Das ist ein altes Ziel der deutschen Außenpolitik, auch im Nahen Osten wirklich eine Macht zu werden. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum die Bundesregierung immer so fürchterlich eng an der israelischen Regierung dran gewesen ist. Es hat verschiedene Facetten, denke ich, aber einer ist gewesen, dass die Bundesregierung schon immer im Blick hatte, auch nach einem Ende dieses Krieges eben da eine relevante Macht zu werden im Nahen Osten eben und das eben an der Seite Israels zu tun, passend übrigens zu diesem US-Konzept. Das ist so ein bisschen die Stoßrichtung gewesen, wie das jetzt konkret weitergeht. Wie gesagt, ich denke, das hängt alles noch erstmal davon ab, wie es im Gazastreifen selbst weitergeht, ob da die Entwaffnung der Hamas zum Beispiel, ob die stattfinden wird oder ob die Hamas das nicht mit sich machen lässt und der Krieg weitergeht. Und die israelische Regierung, also Netanyahu war nicht da, ne, in Sharm el-Sheikh, und die israelische Regierung sieht das alles doch sehr, sehr, also sie hat da eigentlich wenig Interesse dran, dass das wirklich gelingt und vor allem nicht daran, dass es zu einer Zwei-Staaten-Lösung führt. Die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die ist ja offen gelassen worden in dem Trump-Plan. Ja, ja. Ne? Aber die israelische Position dürfte sein, es gibt kein Palästina from the river to the sea. Da sind sich, glaube ich, die Regierung oder die Machthaber in Israel sehr einig, wo es noch rechtere Abweichler gibt, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr, also Smotrich, Ben-Gvir, die dürften noch mal noch rechtere Positionen haben, wenn möglich. Aber bei die wollten ja auch die Waffenruhe zum Beispiel nicht, ne? Also auch an der Stelle. Ich fasse noch mal kurz zusammen, Jörg. Also wir haben einen Friedensplan ausgehend von Donald Trump. Der wird auch irgendwie angenommen, der wird auch in Ägypten besprochen mit internationaler Beteiligung. Die israelische Regierung ist damit nicht so zufrieden, aber gibt der Waffenruhe erstmal nur einen Raum, auch wegen der Frage der Geiseln, die jetzt die lebendigen Geiseln inzwischen wieder in Israel sind. Es gibt Austausch mit palästinensischen Gefangenen. Netanyahu kündigt, so habe ich auch gelesen, bereits an, Zitat, den Krieg bis zum vollständigen Sieg fortzusetzen. Dann hatten wir eben schon eruiert, große Teile der italienischen Bevölkerung vornehmlich stellen diese Politik in Frage und politisieren sich enorm, während die italienische Regierung da ganz anderer Meinung ist. Und jetzt habe ich mich an der Stelle gefragt, was machen denn die Deutschen in der Sache? Da gab es einen sehr interessanten Artikel. Die Union drängt auf Aufhebung aller Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel. Also das Erste, was den Unionspolitikern einfällt, ist nach Beginn der Waffenruhe, ja, wir müssen unbedingt wieder Waffen hinschicken. Wir müssen die, ich glaube, 8. August hatte Merz da kurz die Notbremse gezogen. Und sofort war die Antwort darauf, das müssen wir jetzt direkt wieder rückgängig machen. Teilweise wurde diese Notbremse gezogen. Naja, warum wurde die gezogen? Die drohenden rechtlichen Konsequenzen waren da und es gab einen rapiden Reputationsverlust Deutschlands, vor allem in den arabischen Ländern. Das dürften zwei Hauptgründe gewesen sein, warum sich überhaupt eine Bundesregierung hier gegen Waffenlieferungen pro forma entschieden hat. Genau, also diese Waffenruhe wird für Deutschland wieder zum Befreiungsschlag für Waffenlieferung. Es gibt Zitate von zum Beispiel dem CDU-CSU, Geschäftsführer von der parlamentarischen Fraktion Steffen Bilger, der sagt, falls sich der Friedensprozess so fortsetze, gehe man von einer Rückkehr zu der bislang ursprünglichen Praxis bei den Rüstungsexporten aus. Das sagt der zum Beispiel dazu, Alexander Hoffmann von der CSU ist er, glaube ich. Er war noch offener, die Sanktionen müssen fallen, die Lieferbeschränkungen müssen fallen, die Reisewarnung muss fallen und das alles unverzüglich. Mhm. Also CDU, CSU da ganz klar auf Linie. Klingbeil von der SPD, der ist da noch etwas zurückhaltender, aber sagt unterm Strich, wir werden die Lage neu prüfen. Nur von der Linkspartei in der Personalie Lea Reisner habe ich da was gelesen, dass solange auch noch das Westjordanland militärisch angegriffen wird und das Völkerrecht missachtet wird im Westjordanland, so lange wäre jede Lockerung der Rüstungsbeschränkungen ein fatales Signal. Jetzt kann man mal fragen, warum eine linke Bundestagsabgeordnete sagt, naja, wenn das nicht mehr stattfindet, dann sind Lockerungen von Rüstungsexporten nach Israel wieder cool. Also ist jetzt nicht unbedingt eine linke Position, aber gut, sei es drum. Der Außenminister Wadufuhl hat eine Führungsrolle bei dem Friedensgipfel in Ägypten versucht einzunehmen. Ich weiß nicht genau, wie gut es ihm gelungen ist, aber der zweitgrößte Waffenlieferant Israels, auch in den letzten 2 Jahren, wollte auf einmal als großer Friedensvertreter hier auftauchen. Ja. Genau, Jörg, wie beobachtest du die Rolle Deutschlands jetzt bei der bevorstehenden Nahostpolitik? Das muss man sehen. Also man kann sehen, was die Bundesregierung sich vorstellt. Das ist, denke ich, in Gaza, wenn es eben bei dem Waffenstillstand bleibt und wenn dieser Friedensplan so abgewickelt wird, falls das der Fall wäre, dann halt im Gazastreifen eine größere Rolle zu spielen über humanitäre Lieferungen, über wahrscheinlich auch eine Beteiligung am Wiederaufbau. Das Ganze hat meiner Einschätzung nach, wie das so oft ist bei humanitärer Politik, keine wirklich humanitären Ziele, sondern politische. Deswegen ist die humanitäre Hilfe auch so merkwürdig verteilt weltweit. Also in Gaza wird es einiges geben, im Kongo zum Beispiel oder im Sudan, vergiss es. Da wird nicht viel aus Deutschland hinfließen, weil da hat niemand Interesse dran. Aber gut, das Ziel ist es eben meiner Einschätzung nach, da eine Einflussposition aufzubauen und da alles zu nehmen, was man nehmen kann. Also eben humanitäre Hilfe oder dann eben auch Wiederaufbauleistungen. Das ist ein klassisches Mittel, um vor Ort präsent zu sein und Einfluss zu gewinnen. Das wäre, denke ich, die Stoßrichtung. Da kann, und das ist meiner Interpretation nach auch ein Ziel der Bundesregierung, da kann die Bundesregierung natürlich sagen, wir haben gute Kontakte zu Israel. Wenn wir was da machen in Gaza, dann ist das abgestimmt mit Israel und dauerhaft und so auf diese Schiene. Das ist sicherlich eine Karte, die die Bundesregierung ziehen kann in so einer Situation. Wo bislang gesagt wird, nein, das ist eine Beteiligung an, also eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten. Da sagt die Bundesregierung bislang, nein, das wollen wir nicht. Aber muss man auch da mal schauen, wie das auf Dauer sich entwickeln wird. Das geht, denke ich, schlicht und einfach langfristig um Einfluss. Sprechen wir noch über die sogenannte Waffenruhe. Denn ob das wirklich eine Waffenruhe ist, das möchten wir doch jetzt mal kurz prüfen. Denn seit die letzten lebenden Geiseln inzwischen von der Hamas freigelassen wurden und in Israel wieder sind, könnte man ja sagen, dann gibt es eine Waffenruhe. So war es vorgesehen in dem Friedensplan. Und trotzdem werden fast täglich ermordete Palästinenser dokumentiert, die von IDF-Besatzungstruppen erschossen werden. Stand gerade in der Jungen Welt, wieder 5 Palästinenser erschossen. Das wird auch gar nicht dementiert. Also dafür habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich hier in eine despektierliche Position begebe. Es wird nicht dementiert, sondern auf X steht selbst begründet von Seiten der israelischen Vertretung einfach nur erklärt, da wurden 5 Palästinenser erschossen. Ja, denn mehrere Verdächtige hätten sich den Soldaten genähert. Also das reicht wohl aktuell immer noch in so einer Waffenruhe, ne, unter dem Begriff der Waffenruhe. Über diese Morde hinaus sehen wir noch Brandstiftungen ziviler Infrastruktur, Wohnhäuser, Nahrungsmittellager und so weiter. Die Quelle Tropside News berichtete von einem in Brand gesetzten Klärwerk, hat den Namen Scheich Al-Jin, teilweise wohl von der BRD damals mitfinanziert, ein 19 Millionen schwere Investition. Dadurch, dass das in Brand gesetzt wurde, also die Abwasserentsorgung, die brach zusammen in der Region. Das haben wir auf der einen Seite ausgehend wohl von IDF-Truppen dokumentiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite im Rahmen dieser Waffenruhe ist, dass neben den Besatzungstruppen auch von Yasser Abu al-Shabazz sogenannte Volkskräfte bzw. Popular Forces ganz im Sinne der ultrarechten israelischen Regierung wirken. Die treiben nämlich auch im Rahmen der Waffenruhe unterschiedliche Dinge, die man als Kriegsverbrechen bezeichnen muss. Das sind jetzt die Punkte, die ich gefunden habe. Jörg, wie beobachtest du denn den sogenannten Waffenstillstand, die sogenannte Waffenruhe gerade? Würde ich ganz ähnlich einstufen wie du. Ne? Es wird nicht eingehalten, schlicht und einfach. Das muss man ganz einfach so konstatieren. Und man muss sich da schon die Frage stellen, ob das nicht auch ganz klassisches Mittel, ne? Man provoziert, um halt Reaktionen zu erhalten. Ne? Das heißt also, man muss sich da schon die Frage stellen, ob da nicht eben ein Ende dieses Waffenstillstands provoziert werden soll, praktisch, oder ob da nicht nach einer Rechtfertigung gesucht werden soll, um eben den Krieg direkt jetzt fortzusetzen, nachdem die Geiseln raus sind. Also die Frage drängt sich ja auf. Mhm. Ja, auch die Beziehungen zwischen Abu al-Shabaab und der israelischen Regierung, die sind bekannt. Auch da ist alles dokumentiert. Überfälle auf Hilfskonvois in den letzten Monaten sind vielfältig dokumentiert. Also die dann der Hamas in die Schuhe geschoben wurden, ne, teilweise. Teilweise der Hamas in die Schuhe geschoben wurden. Mhm. Es lohnt sich, glaube ich, dieses Kapitel etwas genauer zu beleuchten, was wir jetzt im roten Faden nicht machen können. Aber an sich müsste man die Umstände jetzt der gegenwärtigen Situation genau sich ansehen. Um den ersten Themenkomplex zu schließen, da zu einem Ende zu kommen, möchte ich nochmal ganz kurz, wie eben angekündigt, auf die Verschärfung der Repression in Italien gegen die Palästina-Solidarität zurückkommen. Mhm. Also noch einmal zurück nach Europa. Eben schon erwähnt, auf der einen Seite der spanische Innenminister Fernando Grande Marlaska klagt vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel. Und gleichzeitig kommt nämlich noch was von internationalen Gerichtshof, nämlich in Italien haben 52 Politiker, Journalisten, Aktivisten, darunter auch die Partei Rifondazione Comunista, die klagen beim internationalen Gerichtshof gegen Meloni, Tajani, den Verteidigungsminister Grosseto und den Chef des Rüstungskonzerns Leonardo, der heißt Roberto Gingolani. Diese Klage ist wohl eingereicht. Der Vorwurf ist Beihilfe zum Völkermord durch Waffenlieferung und diplomatische Rückendeckung. Und diese Klage bekommt sehr viel Unterstützung und Rückendeckung bei der italienischen Bevölkerung. Mhm. Und jetzt die Reaktion der italienischen Regierung, also die herrschende politische Klasse, bringt einen Vorschlag des Senators der rechten Regierungspartei Forza Italia von Maurizio Gaspari, bringen die ein und der wird gegenwärtig auch in Parlamentskommission diskutiert. Kann man alles nachlesen. Ich bringe mal ganz kurz ein Zitat aus dem Artikel See You in Den Haag von Fabio Nacci, Modena. Und da steht drin, auf der Grundlage der Arbeitsdefinition der Internationalen Holocaust Remembrance Alliance setzt der Entwurf Kritik am Staat Israel de facto mit Antisemitismus gleich. Dafür sieht das Dokument, also dieses Dokument, was jetzt von der Forza Italia eingereicht wird, im Parlament eingereicht wurde, da sieht dieses Dokument Haftstrafen quasi für Antisemitismus, gleichgesetzt mit Kritik an Israel, sieht Haftstrafen vor bis zu 6 Jahren. Die Strafe kann sich sogar um die Hälfte erhöhen, wenn Symbole oder Bilder verwendet werden, die als Feindseligkeit gegenüber Israels Existenzrecht interpretiert werden könnten. Das Strafgesetzbuch soll zudem so geändert werden, dass die Leugnung des Rechts auf Existenz des Staates Israels unter die strafverschärfenden Tatbestände für Hassverbrechen fällt. Wäre schon ein Hammer, geht noch weiter, ist noch nicht alles. Doch das Papier sieht nicht nur eine Strafverschärfung vor. Auch sollen Militärs, Richter, Polizisten und vor allem Lehrer und Hochschulpersonal verpflichtende Schulungen zur israelischen Kultur und zur Dokumentation antisemitischer Vorfälle besuchen. Besonders brisant, das gesamte Bildungspersonal erhält eine gesetzliche Meldepflicht für antisemitische Vorfälle. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, muss mit Disziplinierungsmaßnahmen rechnen. Also mal ehrlich, ich dachte, es wäre nicht möglich, die deutsche Staatsräson recht zu überholen, aber da habe ich meine Rechnung ohne die Forza Italia gemacht. Ne? Und das diskutieren die gerade ernsthaft mit 6 Jahren Haft dafür, dass man Kritik am Staat Israel. Also das ist wirklich schon, finde ich, echt eine scharfe, krasse Steigerung von der Repression, Jörg. Mhm. Also sowohl die Stärke der Palästina-Bewegung wächst, vornehmlich Italien, als auch die entsprechende Reaktion, nämlich das Repressionsmaß der italienischen Regierung. Ja, das ist schon echt heftig. Mhm. Jörg, Siehst du jetzt Entwicklungen, wo auch andere europäische Staaten, Bevölkerung, Solidaritätsbewegung Schule machen bei dem, was in Italien gerade abgeht? Warum sehen wir noch nicht so große Protestwellen in Frankreich? Gute Frage. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr unterschiedlich. Große Proteste gibt es in Belgien zum Beispiel, die sich da auch mischen mit Protesten zur sozialen Frage. Also zu geplanten Kürzungen eben des Sozial- und Rentensystems in Belgien. Da sind neulich 140.000 Menschen auf die Straße gegangen in Brüssel. Das ist für Belgien ein kleines Land, wirklich gigantisch. Also das kommt schon umgerechnet, wäre das, ist mal schwierig, Name in Deutschland, wäre das Millionenzahl so ungefähr. Ne? Das ist schon irre. Und Frankreich ist sowieso nochmal eine spezielle Situation wegen der Lage mit der aktuellen, also dieses Regierungsdesaster, was die da drüben in Frankreich eben haben. Und das dominiert schon auch die eigenen Befindlichkeiten, das heißt Befindlichkeit, also die eigene Existenz sozusagen. Ne? Das heißt, da ist die Lage auch nochmal sehr schwierig. Aber auch da gibt es ja Proteste eben gegen das israelische Vorgehen eben im Gaza-Krieg und zur Unterstützung der Palästinenser auf jeden Fall. Warum es nicht ganz so stark ist wie in Italien? Gute Frage. Es haben auch in Italien nicht viele wirklich mit so einer Größenordnung gerechnet vor den Protesten. Das war schon eine Explosion, die doch auch einige überrascht hat. Auch Leute, die eigentlich gut vernetzt sind, meiner Beobachtung nach. Man muss schauen, wie es weitergeht. Und man muss auch dazu sehen, also ich lebe ja in London und in London gab es schon vor längerer Zeit 500.000, 600.000 Menschen, die gegen den Gaza-Krieg auf die Straße gegangen sind. Also das ist jetzt noch nicht die 2 Millionen, aber das ist auch schon eine richtig gute Größenordnung eigentlich. Es tut sich schon einiges und mal gucken, wie es weitergehen wird. Und die Frage ist natürlich auch, wie es eben sich jeweils im Inland entwickelt, also wie sich die Verhältnisse innerhalb der jeweiligen Länder entwickeln. Ob das jetzt eben so ein Gesetz ist wie das in Italien, wo man schauen muss, ob es durchkommt, oder ob es eben die Verschärfung der sozialen Lage ist, die brutalen Sozialkürzungen, die überall in Europa eben anstehen. Verlassen wir das Thema Nahost für heute und bleiben in Europa beim europäischen Klassenkampf. Wir haben in der EU und darüber hinaus Hochkonjunktur von rechtspopulistischen Parteien. Ich weiß, der Begriff ist ziemlich unscharf. Ich benutze ihn auch eigentlich ungern, aber der Einfachheit halber, ohne das Fass jetzt aufzumachen, benutze ich ihn mal ausnahmsweise. Es gab einen Artikel im German Foreign Policy, da wird genannt, 9 von 27 EU-Regierungen, da wären eben solche rechtsextremen oder rechtspopulistische Parteien mit in der Regierung. 9 von 27, ja. Außerdem im Europaparlament werden mittlerweile 1/4 der Sitze denen zugerechnet. Wie gesagt, der Artikel, sehr, sehr lesenswert, im German Foreign Policy, heißt Integration der extremen Rechten, liest sich ein bisschen wie ein Dossier, in dem durchdekliniert wird, in welchem Land haben wir es eigentlich mit welcher rechtspopulistischen Partei zu tun, wie treten die auf und wie sind da die Machtverhältnisse. Ist also sehr empfehlenswert. Und in dem Zusammenhang hat Ulrike Eifler, die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft, sie ist auch Mitglied des Vorstands bei den Linken, die hat einen etwas längeren Artikel in der Jungen Welt dem Aufbau einer internationalen Friedensbewegung gewidmet. Ich hatte auch kürzlich von ihr einen Vortrag hören können, da hat sie auch ein flammendes Plädoyer dafür gehalten. Das war sehr eindrucksvoll und daher auch die Empfehlung, diesen Artikel von ihr zu lesen. Sie berichtet von einem Pariser internationalen Friedenskonferenz, der fand Anfang Oktober statt. Und auch wenn ich nicht in jedem Punkt mit Ulrike Eifler nicht jeden teile, so teile ich auf jeden Fall ihr Plädoyer dafür, die soziale Frage und die Friedensfrage international zusammenzuführen. Da bin ich absolut dafür. Wir können jetzt nicht über den ganzen Text von ihr sprechen, dafür ist er zu lang, dafür gibt es auch zu viele Details, aber ihr Resümee ist, dass wenn nicht zeitnah eine Friedensbewegung sich organisiert, die auch die Austeritätspolitik des sogenannten Herbst der Reformen oder Herbst der Kürzungen, wie man den jetzt auch nennen will, etwas wirklich Starkes entgegensetzt, und zwar auch auf der Straße, dann sind ganz drastisch eigentlich gesagt 2 Konsequenzen die Folge für die europäische Bevölkerung oder 3 Konsequenzen, sagen wir mal Armut, Krieg und Krise. Das sind die 3 Konsequenzen, wenn jetzt die herrschende politische Klasse da einfach durchmarschieren kann und kann ihren Herbst der Reformen und ihre Kriegspolitik fortsetzen. Das wird knallhart, ne? Also möglicherweise ist es ja auch genau das, was Merz meint, wenn er gegenwärtig von einem Epochenbruch faselt. Da meint er vielleicht einfach, ja, für die Masse wird es Armut, Krieg und Krise geben. Das kann man als schlechten Epochenbruch, wie er sich den wünscht. Denn es geht ja auch einher mit einer Umverteilung von unten nach oben. Ich weiß, Jörg, du schätzt oder teilst die Einschätzung von Ulrike. Deshalb frage ich dich nicht danach. Aber wie siehst du denn gerade die Potenziale für so einen Widerstand? Zum einen gegen diesen Rechtspopulismus, der sich da abzeichnet. Zum anderen halt eben auch für die Verbindung von sozialer und Friedensfrage. Wie beobachtest du das in Europa? Das ist ganz schwer zu sagen. Also punktuell gibt es, ich denke, es gibt Potenzial auf jeden Fall. Und ich würde da auch völlig zustimmen. Das ist das, was jetzt auf der Tagesordnung steht, in jeder Hinsicht. Und also man kann, wie gesagt, ich habe gerade schon erwähnt, Belgien gab es gerade 140.000 Menschen auf der Straße gegen Sozialkürzungen. In Belgien auch starke Proteste gegen den Gaza-Krieg. Also da sieht man, wie das zusammengeführt werden kann. Also Proteste gegen Krieg, in dem Fall gegen den Gaza-Krieg und Proteste gegen den Sozialabriss, muss man ja eigentlich sagen. Das passt wirklich, das gehört eigentlich gut zusammen. Und in Frankreich gibt es sicherlich Ansätze für Proteste. Es hat da zwei Protesttage, einen Streiktag auch gegeben, jetzt nachdem die Haushaltspläne eben da bekannt geworden sind oder dann wirklich auch auf der Tagesordnung standen, eben mit massiven Kürzungen. Es ist gerade von der Regierung eben die Rentenreform ausgesetzt worden, in einem Zugeständnis sozusagen gegenüber der Protestbewegung, um die nicht zu stark werden zu lassen, ne, seitens der Regierung. Da ist, denke ich, schon einiges an Potenzial da. Es gab in Deutschland jetzt Proteste gegen den Krieg, also Antikriegsproteste, klassische, in Berlin und in Stuttgart. Jetzt noch nicht die überwältigenden Größenordnungen, aber einige 10.000, die da auf der Straße waren. Das ist für Deutschland schon eine Größenordnung, die in gewisser Weise schon Mut macht. Und man muss schauen, wie jetzt die absehbaren Sozialkürzungen, also der Epochenbruch, von dem Merz, wie du ja gesagt hast, spricht, ne, wie sich das auswirkt und ob das eben tatsächlich Menschen eben auf die Straße ruft. Und ich denke tatsächlich, das ist die einzige Möglichkeit, nicht nur eben Krieg und Krise sozusagen, Krieg und Armut zu verhindern, eben genau damit dagegen auf die Straße zu gehen, sondern auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich etwas relevant gegen die extreme Rechte zu tun, die sich da, die auf beim Durchbruch ist, mehr oder weniger. In Italien ist sie an der Regierung. In Frankreich gibt es immer wieder Diskussionen, ob es jetzt nicht dann doch, wenn sich die Dinge zuspitzen, für die Partei oder das politische Spektrum von Macron angesagt sei, sich mit dem Rassemblement National, um Marine Le Pen zusammenzutun, um eben die Linke abzudrängen praktisch. Die Debatte ist da und es gibt Hinweise darauf, dass eben Macron im Fall der Fälle auf jeden Fall lieber mit dem RN zusammengehen würde, als ne, mit der Linken. Und in Deutschland die Debatte um die, ja, eine mögliche, zumindest punktuelle Einbeziehung der AfD auch in die Politikgestaltung nimmt zu. Es gab neulich ein Mitglied des CDU-Bundesvorstands, die gesagt hat, ja, wenn die SPD nicht mitspielt bei den Sozialkürzungen, dann macht es halt die AfD. Der RN in Frankreich ist dabei, Konzepte vorzulegen für einen massiven Sparhaushalt. Ne, also man sieht genau, wie das da wirklich alles die Entwicklung auf Koalition mit der extremen Rechten hinausläuft. Und wenn man sich gegen diese Entwicklung nicht wehrt, und zwar nicht schnell und entschieden und entschlossen und mit aller Macht wehrt, dann glaube ich, ist auf jeder Ebene ein völliger Einbruch dessen, was wir nun überhaupt nicht wollen können, durchaus möglich. Also Krise, Krieg und Faschismus, ne? Das sind die klassische Trias eben. Jörg, wir kommen mal zu unserem Kapitel Militarisierung. Nach der Sichtung einiger Drohnen über Flughäfen, zum Beispiel in München, da sieht jetzt die Bundesregierung Anpassungsbedarf bei der Gesetzeslage bis hin zum Einsatz von Bundeswehr im Inneren. Das wäre schon ein steiles Ding, ne? Jörg, wie beobachtest du jetzt die europäischen Abstimmungen rund um die Drohnenabwehr, auch im Kontext der von der EU-Kommission vorgelegten neuen Fahrplans zur weiteren Beschleunigung, ja, ihrer Hochrüstung? Ja, Drohnen sind sicherlich ein wichtiger Punkt. Also zum einen muss man sagen, die bisherige Kriegsführung, also die bis vor dem Ukraine-Krieg, das war in gewisser Weise so eine klassische Kriegsführung, wo Drohnen vielleicht mal gedacht wurden, riesige Drohnen, die aufklären, also diese riesigen Reaper-Drohnen zum Beispiel aus den USA oder die israelischen Heron-Drohnen, die halt zur Aufklärung oder auch zum Beschuss halt verwendet wurden. Aber in der Ukraine ist ja eigentlich ein umfassender Drohnenkrieg zugange, in dem gar nicht mehr diese großen Drohnen da rumstürren, sondern ganz, ganz viele kleine, die mit Sprengstoff beladen sind, die man einfach auf ein Ziel abfahren lassen muss und da explodieren die dann und hochkomplex dieser Drohnenkrieg. Und ich denke, in der EU ist inzwischen angekommen, das ist der Krieg der Zukunft, zumindest der näheren Zukunft. Wie KI die Kriegsführung verändern wird, das kann im Moment, glaube ich, noch niemand wirklich absehen. Aber der Krieg der nächsten Jahre wird ein Drohnenkrieg sein. Und das ist genau das, auf das, worauf die EU jetzt orientiert, um bei diesem zentralen Feld der künftigen Kriegsführung halt wirklich vorne dabei zu sein. Da gibt es unterschiedliche Sachen, die da entwickelt werden. Und ein Ding, an dem sich vieles aufhängt, das ist dieser sogenannte Drohnenwall. Also die Idee praktisch, die NATO-Ostflanke zu schützen, eben nicht nur mit diesen Stacheldrahtverschlägen, wie es jetzt, wie die da eigentlich überall schon sind, ne, wie man sie auch zur Flüchtlingsabwehr kennt, aber wie sie da dann hochgezogen werden. Und nicht nur mit klassischen Mitteln wie Panzersperren und Ähnlichem, sondern eben auch mit Drohnen, die auf der einen Seite aufklären können, die auf der anderen Seite dann aber auch eben schießen oder sie auf einen Angreifer stürzen können oder was auch immer, da einen sogenannten Drohnenwall halt zu errichten. Wall ist so ein Schlagwort, das gibt die Realität nicht wirklich wieder, aber egal, also so ein Drohnenkonglomerat, wie auch immer, an der NATO-Ostflanke. Und ja, das ist das Ding ist, dass die EU eben genau das jetzt gezielt unterstützen will, unterstützen unter anderem mit Krediten, die sie schon vor einer Weile zugesagt hat, in einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Milliarden Euro, die die EU eben begünstigt vermittelt praktisch, also Kredite zu günstigeren Zinsen. Das ist so das große Vorhaben der EU. Man kann dazu sagen, das ist, denke ich, für Deutschland recht interessant, bei der Entwicklung solcher Drohnen sind tatsächlich deutsche Startups vorne dran oder auf jeden Fall dick mit dabei. Und dieses Konzept eines Drohnenwalls, das ist entstanden eigentlich schon im vergangenen Jahr im Baltikum, in Estland, vor allem auch in Litauen. Die haben damals schon mit Drohnen experimentiert. Es ist aber dann aufgegriffen worden, schon zu Anfang dieses Jahres, von deutschen Außenpolitikberatern, Experten und dann auch recht rasch von der Drohnenindustrie in Deutschland, die gesagt haben, ja, können wir machen, ne, so einen Drohnenwall daran mitbauen. Und das ist natürlich für die eine gewaltige Wachstumschance. Ne, wenn man da Tausende, vielleicht Zehntausende Drohnen bauen kann, und das irgendwie finanziert kriegt, dann kann man sich damit eine richtig fette Industrieanlage hinstellen. Also das ist sozusagen von deutscher Seite nochmal wichtig, dass eben die Bundesrepublik damit versucht, eben in der Drohnenkriegführung auch praktisch die Hardware eben liefern zu können und damit endlich mal wieder irgendwo vorne dran zu sein, ne, und nicht immer nur hinterher zu laufen hinter der Entwicklung. Mhm. Militär, Keynesianismus und Hochrüstung, das ist die eine Sache. Ideologische Einhegung und Gleichschaltung an der Heimatfront wird auch mit Hochdruck vorangetrieben, aber noch lassen sich große Kriege nicht ohne Kanonenfutter führen. Jörg, wie begegnet denn aktuell die EU oder auch konkret die deutsche Bundesregierung diesem limitierenden humanen Faktor? Wie steht es um das neue Wehrdienstgesetz? Das ist genau der Hintergrund eben dieses neuen Wehrdienstgesetzes, dass die Bundesregierung doch relativ klar auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht orientiert, perspektivisch. Klar, ne, also auch dieser Drohnenkrieg, wir wissen das ja, wie der ausschaut im Osten der Ukraine. Man kann sich das auf Videos im Internet anschauen, wie Drohnen eben Menschen jagen und erschießen, Panzer in die Luft jagen und die Menschen da drin umkommen lassen. Ne? Und klar, dafür braucht man Massen. Die deutschen NATO-Strategen gehen davon aus, erklärtermaßen, dass im Kriegsfall pro Tag um die 1000 Verletzte nach Deutschland geliefert werden zur Behandlung. So ein gängiger Schlüssel, das muss jetzt nicht eins zu eins stimmen, aber so ein Pi mal Daumen-Ding, was unter Militärs immer wieder diskutiert wird, ist zu sagen, 3 Verletzte, 1 Toter. Ne, möglicherweise, das würde bedeuten, die rechnen offenkundig mit mehr als 300 Toten pro Tag. Und die Leute dafür muss man irgendwo zusammenkriegen, ne? Das heißt, dafür braucht man letztlich eben die Wehrpflicht. Das Ding ist, dass im Moment, es gibt zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, dass, so wie ich es wahrnehme, es dann einige, vor allem bei der SPD gibt, die Hemmungen haben, von jetzt auf gleich die Wehrpflicht voll und ganz wieder in Kraft zu setzen. Weil das natürlich zu Unmut führt, die das lieber mit einer Salamitaktik machen würden. Also jetzt ein bisschen und noch ein bisschen. Und das Zweite ist, dass wenn man jetzt praktisch die Wehrpflicht komplett wieder einführen würde und dann da zig, Zehntausende, Hunderttausende Rekruten plötzlich auf der Matte stehen, da gibt es überhaupt nicht mehr Kasernen für. Ne? Da müsste man Zeltlager einrichten und die müssten dann, da gibt es auch nicht die Ausbilder für, nicht genug. Ne? Also die müsste man dann, was weiß ich, zum Fußballspielen schicken, damit sie sich betätigen, um sie irgendwie beschäftigt zu halten, platt gesagt. Das heißt, es müssen erst wieder die Kasernen errichtet werden, es müssen die Unterkünfte errichtet werden, es müssen auch die Ausbilder wieder herangezogen werden, dass man die Wehrpflicht auch wieder voll nutzen kann, sozusagen. Ne? Ansonsten ist das ein hohler Leerlauf. Und ja, was jetzt gemacht wird, ist praktisch die Grundlagen für die Wehrpflicht zu schaffen. Also es wird eine Erfassung wieder eingeführt, die Wehrerfassung. Es wird kategorisiert, wer ist wie fit, wie ist die körperliche Befindlichkeit von Leuten, also vor allem von Männern eben, die eingezogen werden könnten. Wie ist ihre Bereitschaft, sich einziehen zu lassen? Und dann ist jetzt die Idee halt, dass die ganzen Daten erstmal zu sammeln, auch zusammenzubringen und dann halt zu hoffen, dass per Freiwilligkeit eben immer mehr Soldaten in die Bundeswehr reingehen und zwar am besten genauso viele, wie die Bundeswehr jetzt gerade neue Unterbringungen gebaut hat. Also um das so nach und nach zu füllen. Das ist die Hoffnung von dem Pistorius. Ich würde mal sagen, kein Mensch glaubt, dass das wirklich so geht. Ne? Also die Bereitschaft, zur Bundeswehr zu gehen, ist in den letzten Jahren nicht größer geworden und ich kann nicht sehen, dass sie jetzt plötzlich dramatisch zunimmt. Insofern würde ich ganz schwer davon ausgehen, dass eben in nicht allzu langer Zeit, spätestens sobald genug Unterkünfte gebaut sind und genug Ausbilder herangezogen worden sind, dass dann auch die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und wer dann 18 ist, also Männer auf jeden Fall, müssen dann eben auch zum Bund wieder, ne, wie das eben im Kalten Krieg der Fall war. Nur in diesem Fall halt nicht mit einer abstrakten Kriegsgefahr, wie es war, als ich eben da sozusagen gemustert worden bin, sondern mit einer sehr konkreten. Ne? Und man kann im Internet nachschauen, welches Schicksal einen da an der Ostfront dann erwartet im Kriegsfall. Das ist so die Perspektive gerade. Ja, teilweise gab es ja noch Ideen, dass man das vielleicht auslosen sollte, dass man das bloß entscheiden kann. irgendwie an die Front oder erstmal natürlich nur zur Grundausbildung kommt, aber dann perspektivisch an die Front geschickt wird. Das sind schon ziemlich hilflose Ideen, habe ich das Gefühl. Also wenn tatsächlich politisch artikuliert wird, ey, wir losen aus. das könnte, ja cool, können wir in diesen Lospool vielleicht auch die Leute mit reinpacken, die politisch verantwortlich sind für die ganze Misere, also diese Antidiplomaten, diese Bellizisten. Also wenn nach vorne geschickt wird, okay, lass losen. Fände ich okay. Ja. Naja, die werden schon ihre Schäfchen im Trockenen haben. Es bewegt sich aber auch in der Frage des Ukraine-Kriegs gerade viel und ich meine damit nicht die Katastrophen auf dem Schlachtfeld, sondern US-Kriegsminister Pete Hegseth, hat Russland damit gedroht, den Krieg in der Ukraine für Russland so richtig teuer zu machen, wenn er, also Putin, nicht einlenke und ihn beende. Außerdem steht ein geplantes Treffen von Trump und Putin in Aussicht, und zwar, wie es Reinhard Lauterbach ausdrückt, beim Brüsseler Schmuddelkind Viktor Orban. Jörg, was dürfen wir von dem Treffen erwarten und wie blickt die Brüsseler Geifertruppe rund um von der Leyen und Kallas auf die Begegnung bei Orban? Ja, die finden das natürlich überhaupt nicht cool. Also schon mal gar nicht beobachtet. Das ist klar. Ich finde es echt schwer abzuschätzen, was man wirklich konkret davon erwarten kann. Also die Gesamtlage ist ja nach wie vor so, dass Trump eigentlich den Krieg gerne zu Ende hätte. Nicht, weil er der große Friedensfreund ist, sondern weil für ihn, das ist meine Interpretation, weil für ihn halt eine andere Sache auf der Tagesordnung steht, nämlich der Konflikt mit China, der dominiert für die USA alles und das teilen auch alle in den US-Eliten, dass das halt das Hauptziel ist, ne? China irgendwie zumindest am weiteren Aufstieg zu hindern, wenn nicht gar deutlich dramatischeres. Und Trump sagt, dafür brauchen wir den Rücken in Europa frei, ne? Das muss endlich aufhören, da dieser Krieg in der Ukraine und er versucht nach wie vor, das irgendwie durchzusetzen. Er kriegt es nicht hin, weil Russland sich eben auf die aktuell gängigen Bedingungen nicht einlässt. Also Russland besteht nach wie vor darauf, irgendwie wirkliche Sicherheiten zu haben. Und solange die europäischen Staaten eben eine massive Aufrüstung und Beistandspakte für die Ukraine halt militärische in dieser offensiven Form da weiter vorbringen und darauf beharren, ist eben Russland nicht bereit, sich da unter diesen Bedingungen eben auf einen Waffenstillstand einzulassen. Das war die Situation in der letzten Zeit und Trump ist jetzt, ihm drängt die Zeit sozusagen, also er will weiterkommen, deswegen die Drohung von Hexeth, deswegen auch die Drohung von Trump, jetzt der Ukraine möglicherweise Tomahawk-Marschflugkörper zu schicken. Jetzt war Zelensky gerade in Washington und rausgekommen ist wohl, dass Trump jetzt gesagt hat, ich habe gerade mit Putin telefoniert, ich treffe mit ihm in Budapest und davor schicke ich dir keine Tomahawk-Raketen, weil dann kann ich das Treffen gleich abblasen. Mhm. Also wird es jetzt möglicherweise zu diesem Treffen kommen. Ich finde es sehr schwer abzuschätzen, was dabei rauskommen kann. Russland wird sicherlich versuchen, eben für die eigenen Kriegsziele, der eigenen Kriegszielen entsprechende Bedingungen herauszuhandeln. Das heißt zumindest eben die Ukraine als möglichen Stoß, wie soll man sagen, Rambock des Westens gegen Russland eben auszuschalten. Mhm. Das bedeutet eben ihre Neutralität durchzusetzen, sowas in die Richtung. Und Trump wird schauen, wie er damit eben, was er damit gegenüber Europa durchkriegt. In Europa ist es weiterhin so, dass eben darauf gesetzt wird, Russland eben weiterhin so stark wie möglich zu schwächen bis zum letzten Ukrainer. Ne? Mhm. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und wie die Rekrutierung in der Ukraine inzwischen läuft, das spricht sich ja inzwischen doch mehr und mehr rum. Ne? Da werden einfach also Männer trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus, weil sie weil sie einfach abgegriffen werden auf der Straße. Ne? Dann fahren die Rekrutierungskommandos rum und wo sie einen Mann sehen, unter 70, sage ich jetzt mal, denn über 60 gehen die schon drüber inzwischen, da greifen sie die Leute auf und zerren die in Lieferwagen und fahren sie in die Rekrutierungsstelle. Mhm. Ja. Das ist die Lage. Wobei ich da auch gerade gelesen hatte, der Widerstand gegen diese Zwangsrekrutierungen, auch auf offener Straße, werden etwas organisierter und auch beständiger. Also vereinzelt gab es früher nur Widerstand gegen diese Zwangsrekrutierungen. Mhm. Im öffentlichen Raum passiert das ja. Mhm. Also ganz anfänglich waren es ja eigentlich nur so Zustecken. Dann wurde dann ein Befehl in die Jackentasche gesteckt, zugestellt sozusagen. Dann gab es dass auch Leute auf offener Straße in Vans gezogen wurden. Mhm. Und das Neueste, was ich jetzt gelesen hatte, ist, dass sich Widerstand dagegen organisiert und das wohl auch so vermehrt, dass man das politisch beurteilen muss, nämlich, dass die Rekrutierung für die ukrainische Regierung zusehends schwieriger wird. Also die eigene Bevölkerung noch zum Kanonenfutter zu machen, wird nicht einfacher. Ja. Da, allein durch die biologischen Grenzen, die du ja gerade schon genannt hast. Ne? Okay. Jörg, schauen wir noch zum Abschied auf den Handelskrieg, den die USA gegen China führt. Mhm. Zunächst am besten der Blick auf die direkten Zusatzzölle. Trump will Zusatzzölle in Höhe von 100% mhm. auf sämtliche US-Importe aus China erheben. Jörg, welche Folgen hat sowas? Also 100%, das ist ja verrückt. Ja, praktisch ein Ende des amerikanisch-chinesischen Handels, genau wie es vor ein paar Monaten eben diese 145% Zölle waren. Ja. Also das ist absurd. Das heißt einfach, das ist ein technisch ausgedrücktes Handelsverbot, mehr oder weniger. Mhm. Die Geschichte ist komplex und die Geschichte ist eigentlich hochspannend. Also man muss ja sagen, diese Zoll-Auseinandersetzungen, die laufen weiter zwischen den USA und China. Das ist so die eine Seite. Es bestehen ja nach wie vor hohe Zölle, die auf US-Importe aus China ungefähr bei 50% liegen im Durchschnitt noch. Manchmal ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber, je nach Waren. Gut, hochkomplex alles. Aber gut, es bestehen nach wie vor diese hohen Zölle fort. Mhm. Und da wird weiter verhandelt. Man kann jetzt zwei Sachen sehen. Das eine ist, dass den USA so langsam, also den Trumps so langsam wirklich die Sachen unter den Nägeln brennen. Es gibt verschiedene Probleme. Zwei kann man rausgreifen. Eines, das klingt so aus der Ferne ein bisschen marginal, ist es aber gar nicht. Das eine ist, die USA haben, China hat aufgehört, in den USA Soja zu kaufen. Hm. Das ist wichtig, denn es gibt in den USA wirklich eine große Sojabranche, Sojabauern, die für Milliarden, zweistellige Milliardenzahl Soja, Dollarzahl Soja exportieren. Diese Branche ist entstanden seit den 90er Jahren, weil China immer mehr Soja gekauft hat in den USA. Das heißt, diese Branche ist in den USA entstanden als eine Exportbranche zu einem guten Teil für China. Das haben die so gemacht. Und was China jetzt in diesem Handelskrieg gemacht hat, ist halt von jetzt auf gleich ein Stopp des Kaufs US-amerikanischen Sojas. Und das heißt, die Bauern, also die Farmer da, die sitzen auf ihrem Soja und das schimmelt da in den Silos dahin. Die kriegen es nicht mehr los. Jetzt ist die Ernte gerade gewesen und die haben massive Probleme und die haben massive Einbrüche. Und das Ganze war schon mal so während Trumps erster Amtszeit. Ne, die hatten das Problem schon mal. Die sind aber große Trump-Fans eigentlich. Also wirklich ein solider Teil seiner Wählerschaft. Und der geht jetzt vor die Hunde. Ne? Und das schon zum zweiten Mal. Damals musste Trump eine zweistellige Milliardenzahl an Dollar zur Rettung der Sojafarmer investieren. Und jetzt steht genau dasselbe wieder auf der Tagesordnung. Irgendwann werden die Leute sauer. Ne? Also gerade auch die Farmer, so sehr die den Trump mögen, aber ihre eigene Existenz ist ihnen dann doch wichtig. Und da hat er inzwischen massive Probleme. Das ist ein Ding. Das andere Ding ist, dass die ganzen Zölle, die zahlen ja nicht die auswärtigen Konzerne. Das zahlen ja die Importeure, die in der Regel, also die Importunternehmen, die das Zeug wirklich in China abholen, über die Grenze bringen und dann beim Kunden abliefern. Das sind in der Regel US-Unternehmen. Und das zahlen dann die US-Unternehmen, die das Zeug kaufen. Und die geben es irgendwann dann an die US-Kunden weiter, ne, an die Verbraucher. Und die haben lange versucht, die haben vorher vor den Zöllen ihre Lager gefüllt, die haben dann sozusagen aus ihrem Ersparten gelebt, um die Preise nicht allzu sehr zu erhöhen. Aber das geht jetzt los, dass die Preise erhöht werden. Das heißt, es ist absehbar, dass in der nächsten Zeit, damit rechnen jedenfalls US-Ökonomen, dass in der nächsten Zeit die Preise wirklich empfindlich raufgehen und für die Verbraucher empfindlich. Und irgendwann, ne, das zahlende Publikum, wenn es zu teuer wird, wird es sauer. Also das ist für den Trump nicht so gut. Insofern kann man schon seit einer Weile, seit einigen Wochen sehen, dass der eigentlich eine Einigung in diesem Zollkonflikt mit China haben will. Ne, ihn drängt was gerade. China kann warten im Moment. China ist in einer besseren Position. China hat seine Exporte in die USA doch recht gut umleiten können in andere Länder. Und China hat einen wichtigen Hebel in der Hand. Das sind diese auch hier viel zitierten seltenen Erden. Diese seltenen Erden, das sind Metalle, die kann man an allen möglichen Stellen in der Welt finden, aber was unglaublich schwierig ist die Aufbereitung dieser Metalle. Hochkomplexe Arbeitsschritte, unheimlich teuer auch, wenn man sie nicht wirklich beherrscht. Und da hat China fast ein Monopol. Das brauchen alle Elektromotoren, das brauchen alle Windräder, das brauchen alle Solarzellen und das braucht die komplette Rüstungsindustrie. Und China hat jetzt Exportkontrollen eingeführt, die dazu führen, dass seltene Erden jetzt wirklich strikt kontrolliert werden und die US-Rüstungsindustrie tendenziell nicht mehr beliefert wird. Also sie schweigen sich darüber aus, aber aus China kriegen sie wohl nicht mehr so viel. Und da wird es natürlich ernst jetzt, die ganze Sache. Und Trump steht also vor der Lage, dass er irgendwie auch eine Einigung mit China finden muss, um eben dieses Problem aus seiner Sicht mit den seltenen Erden zu lösen. Ja, aber das drängt auch wieder den Trump. Ne? Und China sitzt da im Moment am längeren Hebel. Das ist so die Grundkonstellation. Und im Detail kann man sagen, dass es Mitte September eigentlich eine Einigung gab. Trump hatte es sehr eilig, hat sich mit China geeinigt, hat dann gesagt, ja, im Januar fliege ich auch nach China übrigens, ne, und der Xi besucht mich ganz bestimmt auch, der ist ja mein Freund, sagt er immer. China hat Zeit. Ne? China kostet die Zeit auch aus, die es gerade hat, und hat dieser Einigung nicht sofort zugestimmt. Und zwei Wochen später hat der Trump, dumm wie er ist, einfach die nächste Sanktionsrunde gegen chinesische Unternehmen gestartet, hat die kalt erwischt. Und daraufhin hat China gesagt, nö, so mit uns nicht. Und daraufhin haben sie die Kontrollen auf seltene Erden, die Exportkontrollen, drastisch verschärft. Ne? Tatsächlich. Und das schmerzt die USA jetzt wirklich. Und da ist der Trump erstmal in einer cholerischen Reaktion erstmal an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, ja, wenn die nicht spuren, dann verhänge ich 100% Zölle auf Einfuhren von dort. Dann hat übers Wochenende wohl jemand mit ihm geredet oder auch mehrere mit ihm geredet und klargemacht, dass die Sojabauern davon nicht profitieren, sondern dass Probleme weiter wachsen und dass auch die Preise weiter steigen und dass er gerade am kürzeren Hebel sitzt. Zum ersten Mal. Das ist ganz entscheidend. Die USA sitzen gerade in der Frage tatsächlich, zumindest kurz- und mittelfristig, am kürzeren Hebel. Ja, und darauf hat erstmal dann sein Finanzminister gesagt, ja, wir überlegen uns das nochmal mit den Zöllen, vielleicht brauchen wir sie ja nicht. Und inzwischen sind die da schon am Runterkochen, am Runterfahren. Es garantiert niemand, dass der Trump nicht morgen wieder einen cholerischen Anfall kriegt und sagt 200% Zölle, ne, oder was auch immer. Aber der Sache nach, wie gesagt, sitzen die im Moment am kürzeren Hebel und sind eigentlich auf Deeskalation bedacht. Und China nutzt das und will möglichst diese, meine Interpretation, will möglichst die gesamten Zölle wieder wegkriegen. Mit Hilfe des Hebels seltene Erden. Ist nicht nur meine Interpretation, sagen auch eine ganze Reihe anderer Leute so. Aber gut, man muss halt schauen. Ein Nebeneffekt könnte sein, dass die deutsche Autoindustrie den nächsten schweren Schlag kriegt. Das ist ein Detailbeispiel, aber ein wichtiges. Es gibt in den Niederlanden einen weitgehend nicht so bekannten Chip-Hersteller, Nexperia heißt der. Nexperia ist so eine Abspaltung von NXP gewesen, von so einem niederländischen großen Chip-Konzern. Die stellen hauptsächlich Autochips her, also Chips für die Autoindustrie. Dieses Unternehmen ist von China aufgekauft worden, von einem chinesischen Unternehmen vor ein paar Jahren und landet darüber jetzt auf einer Sanktionsliste. Und weil es auf einer Sanktionsliste, auf einer US-Sanktionsliste, weil es darauf zu landen droht, ist die niederländische Regierung jetzt hergegangen und hat gesagt, okay, wir unterstellen jetzt diesen Privatkonzern in chinesischem Besitz unserer Kontrolle und wir feuern den chinesischen Konzernchef. Haarsträubend, ne? Also, folgende Sache. Führt im Moment zu einem Stillstand bei Nexperia. Es kann gut sein, dass dieser Konzern, der wirklich viele Chips auch für die deutsche Autoindustrie herstellt, dass der jetzt für eine Weile ausfällt. Und das würde bedeuten, dass die deutsche Kfz-Industrie wegen dieser US-amerikanisch-chinesischen Streitigkeiten oder man muss sagen, wegen dieser ständigen US-Attacken, Wirtschaftsattacken auf China, deswegen, dass die deutsche Autoindustrie da schwere Ausfälle hinnehmen werden müssen, wird zusätzlich zu ihren ohnehin schon eskalierenden Problemen. Da kommen, denke ich, auch noch die nächste Problemwelle möglicherweise eben auf die deutsche Industrie zu. Das ist ein gutes Stichwort. Wir bleiben bei den Konsequenzen der Zollpolitik auch für Deutschland, denn die sind ja betroffen. Automobilindustrie hast du gerade genannt. Aber auch aktuell deutlich erkennbar in der Chemieindustrie. Denn durch den Zolldeal, den Trump bei von der Leyen durchdiktiert hat, können die Einfuhren aus den USA quasi auf null gesenkt werden. Und deshalb können US-Chemieprodukte nun erfolgreich mit deutschen Chemiegütern konkurrieren. Ja, was bedeutet das jetzt für deutsche Chemieindustrie? Aber man muss ja eigentlich weitergehen, ne? Wenn gerade eben Automobilindustrie gesagt, jetzt Chemieindustrie. Was bedeutet das auch insgesamt für die deutsche Wirtschaftsmacht? Ja, das ist so eine Abwärtsspirale, in der sich die deutsche Industrie da gerade befindet. Also die Chemie, um die mal rauszugreifen, ist die drittwichtigste deutsche Branche nach Kfz und Maschinenbau. Also nicht irgendwas, sondern wirklich richtig, richtig bedeutend. Und die Chemieindustrie hat sowieso schon Probleme. Ein Problem ist eine Kettenreaktion. Es geht der Kfz-Industrie nicht gut, also kauft sie weniger, also kann die Chemieindustrie weniger an die Kfz-Industrie absetzen. Nur ein Beispiel, ne, aber ein wichtiges. Dann noch ganz gravierendes Ding, ne, der glorreiche Versuch, Russland ökonomisch zu ruinieren, hat bekanntermaßen mit sich gebracht, dass Deutschland heroisch, wie es ist, auf russisches Gas verzichtet. Ne? Also hier, das Dumme ist nur, das billige russische Pipeline-Gas war eigentlich die Geschäftsgrundlage der deutschen Chemieindustrie. Ne? Also da haben die gerade mal die Geschäftsgrundlage weggezogen. Und das hat der Chemieindustrie schon nach 2022 schwere Einbrüche gebracht in der Produktion um eine zweistellige Anzahl von Prozent. Also dramatisch eigentlich. Und jetzt ist die Lage der Chemieindustrie, die Energie, also das Erdgas ist teuer, das heißt großes Problem. Der Absatz hinkt, großes Problem. Die chinesische Konkurrenz arbeitet günstiger, also drängen immer mehr chinesische günstige Chemieprodukte auch nach Deutschland, denn sagen wir mal, die Kfz-Industrie kauft natürlich lieber billige chinesische als teure deutsche Produkte. Und jetzt kommt eben, wie du es erwähnt hast, noch hinzu. Bislang gab es eben Zölle von 6,5% für US-Chemikalien, die nach Deutschland gegangen sind. Und das heißt, das hat der deutschen Chemieindustrie so einen gewissen Schutz gegen die US-Konkurrenz gebracht. Die fallen nun weg. Das heißt, dieser Schutz ist weg. Das heißt, die deutsche Industrie kämpft mit viel höheren Erdgas- und Energiekosten, als es die US-Konkurrenz tut. Und sie ist sowieso in einer schwierigen Lage. Verliert schon, also hat schon Einbußen. Und wird jetzt eben mutmaßlich aufgrund dieses Zolldeals eben noch weitere Einbußen hinnehmen müssen. Also eine Abwärtsspirale wirklich auf allen Ebenen. Es ist nicht mehr nur Kfz betroffen, es ist auch die Chemieindustrie jetzt betroffen, es ist auch auf andere Weise der Maschinenbau betroffen. Das sieht wirklich doch nicht gut aus für die Zukunft der Wirtschaftsmacht Deutschland, sage ich mal. Ne? Und ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Jörg, das war wieder eine ganze Menge und trotzdem ist vieles, vieles unerwähnt geblieben. Ich sage ja immer wieder, wir müssen uns eigentlich wöchentlich oder halbwöchentlich zusammensetzen und verabreden. Ich denke aber für heute, dass den Zuhörern und Zuhörern ausreichend die Ohren bluten. Ich glaube, wir haben einiges dann doch genannt. Das stimmt, ja. Heute wahrscheinlich mit einem größeren Schwerpunkt auf Nahost und den Implikationen auch für die Palästina-Bewegung. Genau, das war's für heute. In 4 Wochen machen wir Folge 5. Cool. Was es da gibt, wissen wir noch nicht. Nee. Aber bisher war das nie eine Sorge, dass wir nicht genug zusammenkriegen in 4 Wochen, um so ein bisschen zu plaudern. Das wären mal paradiesische Zeiten, wenn es nicht genug Stoff gibt. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Jörg, dir vielen Dank für deine Zeit. Ja, auch vielen Dank. Danke an das beste Publikum der Welt und wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Ciao. Tschüss.